Und wisset, was immer ihr erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon und dem Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges, wenn ihr an Allah glaubt und an das, was wir auf unseren Diener am Tag der Unterscheidung, als Offenbarung, hinabgesandt haben, an dem Tag, da die beiden Heere aufeinandertrafen. Und Allah hat zu allem die Macht.